Hallo und herzlich willkommen zur Episode 45 vom Wechselzone Podcast mit dem ehemaligen Geburtstagskind Adrian und meiner weniger. Wir müssen nochmal drüber reden, ob wir deine Sprachnachricht und meine Antwort nochmal mit in die Episode nehmen, aber gab ein bisschen Verwirrung an der letzten Episode. Genau. Und zwar hast du da jetzt irgendwie ja so ein bisschen Verwirrung gestiftet damit, dass du erzählt hast, ich hätte irgendwie Geburtstag. Was jetzt aber nicht gestimmt hat, weil mein Geburtstag fällt ja mitten im Sommer, im Juli und nicht in den kalten November. Du hast das gemeint, dass die Episode 44 quasi mein Alter erreicht Genau. hat. Aber ich habe mir das nochmal angehört, nachdem du die Sprachnachricht geschickt hast, und ich habe mich echt ein bisschen dumm ausgedrückt. Ich wollte eigentlich sagen, dass es deine Geburtstagsfolge, Episode ist. Genau, ich hab paar WhatsApp-Nachrichten oder überhaupt so paar Nachrichten über soziale Medien bekommen und ja, der eine oder andere dachte, ich habe Geburtstag, aber das haben wir jetzt alles geklärt. Ja, hast du Deshalb wenigstens. bitte keine verwirrenden Aussagen mehr. Von meiner Seite? Ne, das Ja, kannst du abhaken. du verwirrst Ja, die das ist nicht Leute. schlimm. Ich wollte dich nochmal an etwas erinnern, was du eigentlich schon seit dem Frankfurter Marathon mal ansprechen wolltest. Und zwar, ich gebe mir das Ja. Stichwort Squeezy. Squeezy. Ja. Wollte ich das ansprechen? Meinst du jetzt die Geschmacksrichtung des Squeezy-Gels? Genau. Beziehungsweise die Geschmacksrichtung, die es nicht mehr gibt, meinst du wohl, schätze ich mal. Ja. Ja, und zwar Squeezy mit dem Biergeschmack. Fand ich sehr ganz, ganz, ja, fand ich sehr cool, irgendwie so vom Geschmack her, mal was anderes. Und jetzt beim Frankfurter Marathon auf der Messe wollte ich mir wieder mal einen kleinen Vorrat von holen, aber das haben sie aus Sortiment genommen. Angeblich laut der Verkäuferin dort, sag ich mal, weil das irgendwie nicht ankam. Allerdings sagte sie im gleichen Zug, wir sind nicht die Ersten, die danach fragen. Es waren schon mehrere dort, die danach gefragt haben. Also jetzt irgendwie so die Nachfrage scheint ja doch da zu sein. Ja, es gibt so andere Sorten, so diese üblichen, die bleiben, glaube ich, schon eher liegen. Weil, ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, auch damals versucht, ne? Ja, ich hab mir auch welche gekauft. Also bei Ja. Squeezy hat ja für auch ein bisschen exotischere, sage ich jetzt mal, als immer nur Standardzeug. Die hatten, wie gesagt, Bier, und was sie immer noch haben, Mango, das ist die Tomate. Was eigentlich auch ganz lecker ist. Was eigentlich auch nicht ganz schlecht ist, stimmt. Ja, ich mag so diese ja, exotischen Geschmacksrichtungen. Aber das Biergeschmack fand ich noch ein Stückchen besser. Ja, schade. Also hier, als jemand vom Squeezy zuhört, ihr könnt das ruhig weitermachen. Das kam schon gut an. Ja, anscheinend kam es gut an. Das wurde vielleicht immer die Leute haben so, jetzt kommen sowieso Marathonmesse in Frankfurt, da hole ich mir so einen Vorrat oder sowas. Naja, vielleicht gehen die anderen einfach besser, aber gut. Ja, wird wahrscheinlich so sein, aber wie gesagt, also es hat mich schon so ein bisschen irritiert, weil sie meinte, ja, also die irgendwie, ja, die Chefs oder was weiß ich, Geschäftsführung oder was auch immer von Squeezy haben beschlossen, das aus dem Sortiment zu nehmen, weil es angeblich nicht geht, aber im gleichen Zusammenhang sagt ihr, ihr seid nicht die Ersten, die sagen, da waren schon mehrere. Also gut, ja. Ist so, müssen wir so hinnehmen. Ich würde dir jetzt eine kleine Vorgeschichte erzählen, und dann kommt meine Frage dazu. Okay. Also, ich habe mir die letzte Folge Laufen liebe Erdnussbutter angehört, und da hat der Daniel mit deinen Trainingsplänen Niklas gedroht. Und da hat der Niklas gesagt, soll er erstmal den Trainingsplan rüberschicken, bevor er bevor er da nach Hamburg kommt und mit ihm da trainieren muss. Und dann hat der Daniel gesagt, nee, es wird hier nicht geleakt. Dann hab ich ihn danach, als ich zu Hause war, weil ich war selber am Laufen, geschrieben, dass ich an der Quelle sitze und ich könnte ihn das zukommen lassen, wenn er was bräuchte. So aus Scherz habe ich das geschrieben. Ja. Und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her unterhalten, und dann habe ich ihn doch vorgeschlagen, weil er das ja schon ganz cool findet, also Niklas jetzt, was du da den Daniel quasi servierst. Und kriegt da auch ein bisschen Lust dazu. Und da habe ich gesagt, kannst du auch einen Adrian fragen, der wird dir bestimmt auch einen Plan zurechtschmieden, auch für deine Distanzen. Ja, und ich habe vorher mal gefragt, ob ich das mal im Podcast ansprechen kann. Also klar, das ist halt jetzt hiermit angesprochen. Okay. Meinst du, du kannst den Daniel auf seine 5.000 und 3.000 auch mal was zurecht stricken? Den Daniel oder den Niklas? Den Niklas. Niklas. Ja. Ja, sehr gerne. Also Niklas, schick einfach mal eine kurze WhatsApp und klar, mache ich super gern. Ja, wir hatten also noch uns drüber unterhalten, weil er ja auch Trainingspläne ist ja in seinem Laufverein da, haben die ja auch Trainingspläne, aber das ist ja eher so für die Allgemeinheit, die da, also für die Trainingsgruppe, also keine individuellen Pläne, wie er es bei dir bekommen würde. Und das ist ja dann doch schon, da ist ja schon quasi die Krux an der Sache, dass du, wenn man hat, glaube ich, wenig Bock auf so Standardpläne, die jeder machen muss, ob du jetzt 5000 oder 42 musst. Okay, ich habe schon irgendwie gedacht beim Niklas, dass das jetzt irgendwie doch schon irgendwie individueller ist, dass sie da irgendwie einen Trainer vor Ort haben, die jetzt da... Ja, die haben einen Trainer, aber wie gesagt, die stricken das anscheinend so wie ich das bestanden habe, ist das für die ganze Gruppe. Okay, also es gibt einen Plan für alle, macht jetzt irgendwie nicht allzu viel Sinn, aber okay. Ja. Vielleicht gibt es auch Gruppen oder sowas, weißt du? Also da musst du selber mit dem Niklas mal so reden, so wie ich es verstanden hatte, war es ist halt so, dass die komplette Gruppe einen Plan hat. Ja, danach würden die da halt trainieren und das ist halt gleich ein bisschen was anderes. Und bei dir ist das ja auch so, wenn du sagst, heute geht's aber leider nicht, heute nehmen wir einen Podcast auf, dann. Naja, bei mir ist das schon richtig personalisiert, ja. Das muss man, also das versuche ich schon und schreibe mir schon so ein bisschen auf die Fahnen, dass ich da sehr, sag ich mal, an den Athleten, den ich betreue, da schon sehr dran bin. Ich meine, mit dir arbeite ich ja auch schon seit ein paar Jährchen. Und zwar ist das mehr oder weniger so ein On-Off, das ist jetzt irgendwie nichts Durchgehendes bei dir, aber jetzt sag ich mal so in den heißen Phasen arbeiten wir doch schon ein bisschen enger zusammen. Ja, also so ist das auch, wie ich es halt nicht auch gerne haben möchte, weil ich jetzt in der Zeit, wo ich jetzt nichts tue, für etwas speziell darauf hin trainieren, da habe ich schon meine eigenen Dinger sozusagen. Ja, aber was ich damit sagen wollte, dass wir halt mal so das ist schon etwas, schon hin und wieder etwas sehr, sehr kurz gehalten ist. Ne? Also jetzt so, ich erinnere nur mal 4 Wochen vor Köln. Köln war ja auch so nicht geplant. Ja, das ist schon klar. Aber, ja gut, solche Sachen kommen dann halt auch mal vor, aber dafür ist es halt ja ein individueller Plan und man kann ihn halt so auf das ganz Große zurecht stutzen, dass man so viele wichtige Einheiten wie möglich. Na, er hat ja noch hingehauen bei dir. Du warst ja auch vorher nicht ganz untätig und so ein bisschen Auge hat man schon drauf. Nee, aber sehr gerne. Also um jetzt da jetzt irgendwie auf den Punkt zu kommen, weil wir so drumherum alles hier quatschen, sehr gerne. Niklas, jede Zeit. Ja, wie ich auch gesagt hatte, wir hatten auch damals für das Projekt 42 haben wir ja auch zusammen trainiert. Hat's mir auch noch, und da hatte ich es ja auch eigentlich geschafft. Eigentlich immer, wenn du einen Plan für mich gemacht hast, habe ich immer meine Zeiten geschafft. Ich bin echt mal gespannt, ob Daniel nicht nur das, du hast ja deine Zeiten immer unterboten. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich bin halt immer so noch gespannt auf Daniel, wie er jetzt dann, wenn der große Tag ist, ob er dann so auf den Punkt vorbereitet ist, dass er das auch noch unterbieten kann. Ja, bin ich auch gespannt. Ich hatte mir gedacht, wenn wir schon mal mit Daniel sind, wir könnten noch eigentlich so ein Episoden-Update machen. Jedes Mal, wenn wir hier eine Episode rausbringen, dann hören uns vorher, was die Jungs von Laufen die Werdensbutte, beziehungsweise Daniel da wieder am Fluchen ist über deinen Trainingsplan, und dann können wir ja Sachen sagen, ein paar Sachen erklären, wie zum Beispiel, wofür das Seilspringen gut ist, also damit die Leute dann auch wissen, was er da eigentlich macht. Das habe ich schon quasi aufgeklärt. Ich muss auch dazu sagen, das habe ich via Twitter aufgeklärt, also die jetzt irgendwie beim Laufen, liebe Edmus Bute, auch zuhören, und auch irgendwie die Jungs beim Twitter verfolgen. Das habe ich da mal so kurz reingeschrieben, was ich so damit verfolge. Ich meine, der Daniel hat das ja schon auch angeschnitten in dem Podcast. Aber worum es mir da in erster Linie geht, ist einfach, dass man mit Seilspringen sehr gut die Bodenkontaktzeit beim Laufen verkürzen kann, beziehungsweise trainieren kann, ja, also so dieses schnelle, weißt du, Antippen, so, Schrittfrequenz und die Bodenkontaktzeit, die verkürze ich einfach mit regelmäßigen Seilspringen. Das wirkt sich dann natürlich auf die Zeiten. Ne? Ja, aber hast du ihn auch erklärt, dass er es mit Schuhen machen kann? Schuhen? Mit was mit? Seilspringen. Das. Ja, klar. Also der Daniel war auch bei mir in meiner Folterkammer, die du auch kennst. Und da habe ich mir das nochmal angeguckt, wie das so bei ihm so geht mit dem Seilspringen, und habe ihm auch so ein paar Tipps gegeben. Und ja, klar, also ich meine, wenn er zu Hause ist, dann, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie mit Schuhen, ohne Schuhe springt, aber bei mir war es mit Schuhen, das hat ganz gut hingehauen. Ja, nee, weil ich habe es halt nochmal angesprochen, weil er gesagt hatte, da in der Episode, dass er sich irgendwie 2-3 Mal den kleinen Zeh fast gebrochen hätte. Also, ja, er hat wahrscheinlich ohne Schuhe gemacht. Aber halt nicht so gut ist, wenn man genau, bleibt. Nee, bei mir nicht. Ja, das muss man da halt mit beachten. Der ist auch so hier und da schon mal bei mir so hängen geblieben, so halb auf dem Fahrrad und halb auf der Lampe und so. Aber nee, das hat doch schon innerhalb der kurzen Zeit dann irgendwann doch ganz gut hingehauen. Ist natürlich auch nicht so eine koordinative Geschichte. Wenn man das jetzt irgendwie lange oder noch gar nicht gemacht hat, dann ist das natürlich gar nicht einfach am Anfang, aber es lohnt sich. Und jetzt gerade so diese Jahreszeit, weißt du, dann ist es prädestiniert dafür, so ein paar neue Sachen kennenzulernen, und gerade so, ja, so koordinative Geschichten sind immer gut. Und wie gesagt, was ich halt in erster Linie so damit verfolge, ist halt, dass die Bodenkontaktzeit immer kürzer ist, ne? Ja, es wirkt sich einfach positiv aufs Laufen, ja, und auf die Geschwindigkeit. Ja, ich habe mir auch im Vorfeld mal ein paar Gedanken gemacht und gedacht, was, wenn wir dann wirklich so ein, machen wir so wie so einen kleinen Break, also nur eine Pause, und dann machen wir so einen Einspieler. Also sowas wie: Er hatte nie einen Trainer, er ist leicht untergewichtig, Seilspringen und Kniebeuge waren nie seins. Und jetzt ist er Meister. Genau, und jetzt wird er trainiert. Nee, also wie gesagt, ich bin da echt mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt und ob er zufrieden ist. Können wir ja da mal in unseren Podcast einladen. Ja, schauen wir mal. Ja, sehr gerne. Ich bin dafür, alles zu haben. Naja. Und was steht diese Woche noch bei ihm auf dem Plan? Ja, das wird nicht verraten. Ich will hier jetzt nicht alles verraten. Das wird wahrscheinlich der Daniel mal in der nächsten Folge erzählen. Aber ja, das soll er machen. Soll er das machen. Ich ich halte mich da raus. Ich schreibe mir den Plan. Was ich mal ansprechen wollte, ist, das hatte ich dir auch schon mal geschrieben, wegen was du davon hältst, wenn Sachen größer werden, also bekannter, beliebter, dass viele dann irgendwann meinen, oder habe ich jetzt auch öfters wieder gehört in Bezug auf Strava, dass sie dann quasi da weggehen, weil es einfach zu viele Leute dann dort sind. So war es ja auch zum Beispiel, oder denken auch ein paar vom Zugspitzlauf, nur also als anderes Beispiel. Wie denkst du denn über solche Sachen, wenn du jetzt mal an Strava zum Beispiel denkst? Naja, gut, ich glaube, Strava ist eine Geschichte, der Zugspitzlauf an sich ist auch wieder, gut, es wird halt immer alles größer, ne? Also für mich wirklich so der, ja, in Anführungsstrichen abschreckende Beispiel ist der Berlin-Marathon, der für mich jetzt wirklich aufgrund der Größe jetzt irgendwie jetzt gar nicht so interessant ist. Ich war schon mal da, ich bin da mitgelaufen, aber es war mir einfach zu voll. Ne? Also irgendwann ist, glaube ich, irgendwann ist der Limit erreicht, ne, an, so die Kapazitäten sind dann irgendwie, ne, erschöpft, aber und dann wird es halt so ein bisschen blöd, ne, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Ja, so Strava und halt solche Geschichten, Facebook und so. Ich meine, ich hoffe nicht, dass Strava zu so einem Facebook verkommt. Also das wäre halt nicht so cool. Aber an sich finde ich das jetzt eher unproblematischer. Ne? Es ist nicht so wie jetzt mit den Läufen. Es ist eine schwierige Kiste. Ich meine, gut, du kannst dir ja zum Glück Wettkämpfe aussuchen. Also wenn du jetzt in Berlin nicht laufen willst, dann läufst du halt nicht. Ne? Dann suchst du dir einen anderen Wettkampf, der jetzt irgendwie kleiner ist. Es gibt genug Wettkämpfe und ich bin immer so der Fan davon. Und ich glaube, das weiß jeder Zuhörer, dass ich halt gerne so die kleineren Sachen unterstütze, ne? Schotten, Marathon und so weiter. Würde ich viel lieber machen, zum Beispiel als jetzt mittlerweile jetzt auch Frankfurt-Marathon, wobei ich meine, Frankfurt finde ich jetzt gar nicht so groß, ne? Aber ich mag halt so diese kleinen Dinger mittlerweile. Und genauso bei Strava. Also ich kann mich bei Strava kann ich mich 2 Stunden aufhalten, ich kann mich aber auch 5 Minuten bei Strava aufhalten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich nutze Strava jetzt vor allem um mir halt so ein bisschen anzuschauen, was die Athleten machen, die ich betreue, zum einen. Ne? Da finde ich Strava ist ein ganz cooles Tool dafür. Und zum anderen schaue ich da so ein bisschen unsere Wechselzone Podcast Club, ne? wer so da ist, was die Leute da so treiben. Aber im Großen und Ganzen verschwende ich da nicht so allzu viel Zeit dafür. Also grundsätzlich jetzt so für soziale Medien. Ich mag Instagram, das ist so das, was ich halt so am meisten nutze und mag, aber selbst da versuche das nicht ausufern zu lassen. Ja, ich bin Social Media eher ein bisschen fauler, muss ich sagen. Ich finde zwar auch, wie du, Instagram noch das bessere Medium von allen, aber irgendwie, ich muss da auch nicht jeden Tag hier sein, weißt du? Ich muss auch nicht irgendwie jede Woche mal was posten oder sowas. Das ist irgendwie so ein Bild hochladen oder so. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade am Laufen bin und denke ich, das sieht ganz cool aus oder da könnte man ein schönes Foto machen oder sowas oder es überkommt mich halt, dann mache ich halt mal eins, aber dass ich jetzt irgendwie, ich finde es immer ein bisschen nervig, dann das Training zu unterbrechen, um stehen zu bleiben und ein Foto zu machen, was ich meine. Wobei ich lasse das, also weißt du, ich bin weit davon, das jetzt irgendwie alles zu verteufeln oder zu verurteilen, jetzt jeden, der jetzt irgendwie da jeden Tag was postet oder so. Wenn es Spaß macht, warum nicht? Ich meine, bei mir ist es, weißt du, einmal ist es vielleicht einmal in 2 Wochen und dann beim nächsten Mal 2, 3 Tage hintereinander oder so. Ich habe da kein Muster drin, weißt du? Aber ich versuche da halt, grundsätzlich versuche ich mich da nicht da drin so viel aufzuhalten. Dafür ist es mir wirklich die Zeit zu schade. Und außerdem, du weißt ja, dass so bei mir zu Hause geht ja immer so ziemlich viel ab, auch so mit meinen Kiddies, die jetzt selber sehr ambitioniert Fußball spielen und so weiter. Und dann habe ich ja auch zum Glück nicht allzu viel Zeit für die anderen Sachen. Und jetzt auch mit dem Coaching, was ich jetzt so betreibe, dann kümmere ich mich halt auch so um die Athleten, die ich da betreue und so. Und dann wird schon irgendwie knapp so mit der Zeit, da jetzt irgendwie großartig bei Facebook, Strava, Instagram und Co. zu sitzen, weißt du? Ja, also ich verteufle ja auch keinen. Gibt es halt bestimmt welche, die sehr aktiv da sind. Und auch auf Twitter bin ich jetzt gar nicht, aber du sagst mir ja auch, dass gerade die Laufliebe Erdnuss-Butter-Jungs da sehr aktiv sind. Wie gesagt, muss ja jeder halten, wie er es für richtig hält, aber ja. Ich bin da halt eher so ein bisschen anders gestrickt und vielleicht ein bisschen oldschool, sag ich mal, und bin dann halt nicht so derjenige, der dann sich wirklich, sich hier abends auf die Couch setzt und alles, Läufe durchforstet, die andere machen. Bei mir ist das eher so ein Ding, ich komme hier nach Hause, gucke mir meinen Lauf vielleicht nochmal an, so ein bisschen, die Höhenmeter, wie waren es jetzt und so, und dann. Ja, wenn sich mal so Zeit und Lust ergibt, dann schaue ich nochmal, was die anderen, die bei mir so abonniert sind und so machen. In letzter Zeit schaue ich öfters mal beim Daniel rein, was er für Trainingsprogramm hat. Okay. Und interessiert mich momentan, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sieht man halt so ein bisschen, was die anderen gemacht haben. Oder wenn jetzt ja, nach dem Wochenende irgendwie Wettkämpfe sind oder sowas oder welche gemacht haben, dann schaut man vielleicht auch mal auf die Zeiten, was sind andere so gelaufen. Aber ja, jetzt, ich würde mal behaupten, ich bin. Also es ist auf jeden Fall vernünftig und gut, dass das alles, weißt du, nicht ausufern zu lassen irgendwo, ne? Das ja, ich meine, das geht ja alles schnell, ne? Man hat ja schnell ein Foto gemacht, man hat halt schnell bei Instagram hochgeladen, genauso bei Strava, ne? Du über Garmin läuft das ja automatisch, ne? Wenn du was, meine ich, dass es so ist. Also bei Polar zum Beispiel muss ich meine Daten hochladen bei Strava. Bei Training Peaks, Quatsch, nicht Training Peaks, Trainer Road, was ich jetzt nutze auf der Rolle, das lädt sich auch automatisch hoch und da sind halt so Sachen, weißt du, die finde ich cool, da brauche ich nicht allzu viel zu machen, ne, geht alles quasi von alleine, beziehungsweise dauert wirklich nicht länger als eine Minute auf zwei und ja, das gefällt mir, weil ja, ich habe mir das schon irgendwie so seit längerem ich vermeide es nicht oder ich bin zwar hier und da bin ich dabei, aber ja, wie gesagt, alles schön in Maßen und das halt nicht ausufern zu lassen. Ja. Das ist mir wichtig. Ja, das ist beim Wettkampf ist natürlich ein anderes Thema, ne? Das ist jetzt wieder was anderes. Da hatten wir schon mal zum Thema Ironmans, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Wie dass die ja, jetzt, wenn ich überlege, ich habe ja 2004 meinen ersten Ironman in Frankfurt gemacht, wenn ich das jetzt mit diesem Ironman vergleiche, dann sind schon vorneweg sind schon die Grundgebühr, die Stadtgebühr ist doppelt so teuer wie zu den Zeiten, als ich da gestartet bin. Das ist das eine. Zum anderen starten da fast doppelt so viele Leute. Naja, doppelt nicht, ist schon übertrieben, aber starten deutlich mehr Leute, deutlich mehr Athleten sind am Start. Alles ist größer, alles ist ja teurer. Ja, das ist halt das, diese Entwicklung gefällt mir nicht allzu sehr. Ja. Ja, das ist halt auch so jetzt so ein Problem, denke ich auch mal, was halt da die Nachfrage, weil gerade diesen riesen Events wie jetzt Ironman in Frankfurt einfach so groß ist, dass er oft schnell ausfällt. Ja, ja, und das, sind. Ich meine, halt solange das vorhanden ist, ne, solange Frankfurt innerhalb von, was weiß ich, Stunden ausgebucht ist, dann, ja, dann, solange die Athleten 600 Euro für den Wettkampf bezahlen, dann, ja, dann wird sich auch nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Irgendwann, in ein paar Jahren kostet das Ding dann wieder, was weiß ich, 700, 800. Ja, wahrscheinlich, aber gut, vielleicht ist auch irgendwann die Grenze erreicht. Also ich hatte auch letztens gelesen, dass Ironman in Regensburg oder Radensburg. Regensburg, ja. Aber das gehört zu der Challenge-Familie, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr. Aber es war doch Ironman. Also es war Ironman, dann wurde es Challenge und jetzt ist es noch nicht mal ein Challenge. Ja, da gibt's auch mächtig Ärger. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, habe mich da nur so beiläufig mit beschäftigt, aber ja, wie gesagt, das war jetzt bis vorletzten Jahr war das, also dieses Jahr noch sogar war das ein Challenge Regensburg und dann gab's auf der politischen Ebene da so ein bisschen Unstimmigkeiten. Dann gab's ein Interview bei Triathlon Szene, wo der Geschäftsführer beziehungsweise der Veranstalter der Challenge Regensburg irgendwie da noch was Eigenes aufziehen wollte, quasi eine Mitteldistanz, irgendwie zusätzlich dazu. Und dann gab es halt von der Challenge Family, ja, haben sie quasi die Lizenz entzogen für das Challenge-Rennen. Und ja, das Rennen gibt es wohl nächstes Jahr, aber nicht mehr unter dem Namen Challenge. Also da gibt es doch mächtig Ärger irgendwie hinter den Kulissen, also so Friede, Freude, Eierkuchen läuft das bei der Challenge Family dann doch nicht, wie man das jetzt irgendwie denken. Ich denke, in den Kulissen läuft überall ein bisschen. Ich sage, wo viel Geld ist, da wird doch bestimmt viel Intrigen sein, sagen wir es mal. Game of Thrones, par excellence. ich würde jetzt gerne nochmal, wenn wir schon mal im Triathlon sind, kurz über Lionel Sanders sprechen. Ich habe das vor, ich sag mal, 2 oder 3 Wochen habe ich nämlich auf diesem besagten Medium Instagram habe ich ein Bild, wie ein kleines Video hat er gemacht. Hast du das vielleicht gesehen, wo er da auf dem Laufband ist? Ja, mit dem Bild von Patrick. Genau, da, wo er ihn überholt hat. Das fand ich richtig geil. Das Video, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das ist typisch Lionel Sanders, ne? Also er braucht sowas. Das ist ja schon, das hat ja schon irgendwas von Rocky oder so, weißt du, so, wo man da wirklich so ein Feindbild da braucht. Da denke ich mir dann auch wieder so, dem kaufe ich das auch ab, dass er das wirklich so gemacht hat, weil aus dem Grund, nicht jetzt aus populistischen Gründen, um dann ein Instagram-Video draus zu machen, sondern einfach, der hat das auch hängen, wenn da jetzt keine Kamera gewesen wäre. Und ja, das glaube ich. Er erinnert sich immer wieder an diesen Moment, wo er überholt wurde, 2 Kilometer vor Ende. Oder 3. Ich glaube, das wird ihm auch verfolgen bis zum nächsten Ironman, ja. Und Lionel Sanders ist auch zuzutrauen, dass ihm das zweites Mal nicht passiert. Also ich glaube, das ist ein Triathlon- und Wettkampfstier. Das hat er jetzt auch mal wieder letztes Wochenende bewiesen. Der hat nämlich den Ironman Arizona gewonnen. Der war letztes Wochenende. 7 Stunden 54 hat er dafür gebraucht. Ja, und hat das zweites Mal in Folge gewonnen. Somit ist er dann halt schon für Hawaii 218 ist er schon qualifiziert. War das nicht sein erster, den er auch mal damals gemacht hat, wo er mit Triathlon angefangen hat? Sein allererster? Ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen. Das war ziemlich heiß, weiß ich noch. Ich hatte mir halt den Bericht, den es mal gab, hatte ich mir in der Triathlon-Zeitung habe ich mir durchgelesen, was auch sehr interessant ist. Ja. Also der hat da... Aber ich meine, der hat das Rennen auch letztes Jahr gewonnen, also könnte es nicht sein erster gewesen sein. Ja gut, irgendwann muss er ja. Der ist ja schon etwas. Ja, aber der ist schon länger dabei. Der ist ja nicht seit letztem Jahr dabei. Der macht das schon ein paar Jährchen. Aber gab es den Ironman in Arizona vorher nicht oder ist das zweite Jahr? Doch schon. Aber der hat das jetzt. Der war, glaube ich, wohl nur jetzt letztes und dieses Jahr. Okay, na gut. Das ist auch nicht so wichtig. Was ich eigentlich zu dem Bericht sagen wollte, da habe ich nämlich das gelesen, was ich dir letztens geschickt habe bei Facebook mit dem Endless Pool hat er sich nämlich jetzt gekauft. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Fand ich ja richtig cool, das Teil. Also der hat nicht nur das Endless Pool, der hat sich da auch am Beckenboden und an der Decke auch, hat er sich Spiegel einbauen lassen, dass er sich von oben und von unten sieht, damit er ganz genau sieht, damit er ganz genau da irgendwie an seine Schwimmtechnik arbeiten kann. Und der ist da super akribisch, ne? Also das muss man schon ihm lassen. Jetzt mal kurz eine Frage zum Allgemeinwissen. Wenn er im Wasser unten den Spiegel hat und er will sich ja quasi, wenn er runterguckt, nach oben, also oben an die Decke spiegeln und dann will er ja seinen Rücken sehen. Verstehe ich das richtig? Ja. Also wenn er runterguckt, guckt er quasi nach oben, damit er... Der kann ja zum einen wenn er nach unten guckt, dann sieht er zum anderen sein Spiegelbild vom Bauch, vom Bein, ne, ja, von der einen Seite. Und dann hat er natürlich die Möglichkeit nochmal, ne, über die Spiegel da an der Decke hängen, noch mal die andere Seite zu sehen. Okay, das nur zum Verständnis, weil ich habe mich gefragt, wie wird das denn sein, wenn du gerade im Wasser am Paddeln bist und die Wasseroberfläche ja quasi aufgebrochen ist und nicht still, kannst du da überhaupt durchgucken nach oben, wenn es das geht? Ja, das habe ich mich auch gefragt, vor allem diese Gegenstromanlage, da ist ja so ein bisschen auch Power drauf. Und das ist ja jetzt so kein stilles Wasser, ne? Da wird jetzt ständig was gepumpt und so wie du sagst, das Wasser ist sehr unruhig. Und gut, muss wohl funktionieren, sonst hätte es nicht gemacht. Also, und es bringt ihm wohl was, weil da hat auch seine Schwimmzeit vom letzten Jahr auf Hawaii verbessert. Ja, auf jeden Fall. Und aber das mit dem Endless Pool, darauf wollte ich eigentlich nochmal zu sprechen kommen, weil ich fand das einfach irgendwie ein krasses Teil eigentlich. Weißt du, brauchst du nicht mal irgendwie eine lange Bahn oder so, sondern einfach einen kleinen Kasten, der ein bisschen größer ist als du, und dann kannst du quasi kilometerweit schwimmen. Das finde ich. Ja, aber ich muss dir sagen, also für diejenigen, ich kann von mir behaupten, dass ich im Wasser schon ganz gut meinen Kopf abschalten kann, und ich habe da keine Probleme eine Stunde lang wie die Kacheln zu zählen oder noch länger. Nee, darum ist es eigentlich nicht, sondern einfach diese ständige Unterbrechung. Aber in diesem Ding ist das, glaube ich, das ist, glaube ich, noch viel schlimmer, als jetzt irgendwie auf dem Laufband zu laufen. Also das muss ja schon richtig langweilig sein. Also das kannst du wirklich nicht lange machen. Da kannst du wirklich mal so schön so irgendwie Intervalle ballern. So, ja, so, was weiß ich, 50er, 100er, gut, das kannst du da ja so nie sehen. Du machst da wahrscheinlich auf Zeit, aber du kannst da, glaube ich, keine ewig langen Einheiten durchziehen. Gut, Lionel Sanders traue das zu, dass er das irgendwie kann, aber ich glaube, ich weiß nicht, also so richtig Tag für Tag da irgendwie so richtige Schwimmeinheiten durchziehen, das wäre nichts für mich. Das glaube ich nicht. Da ist mir schon das Schwimmbad, so 50 Meter Becken ist mir das lieber. Erstens hast du da noch irgendwie noch so Leute, die mit dir schwimmen oder neben dir oder wie auch immer. Und zweitens, du bewegst dich ja so ein bisschen voran. Da stehst du ja nur, weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt einen kleinen Pool hast, weißt du, also jetzt nicht klein, aber wenn du jetzt wirklich so einen, der eingebaut ist, also der verbaut ist, jetzt nicht so irgendwie so ein rundes Teil oder so, sondern so ein viereckiges, wo du wirklich, wenn du dich hinlegst, nicht an den Beckenkante kommst und willst einfach auch mal schwimmen, ohne ins Schwimmbad zu gehen, dann kann man das mit sowas, kann man das bestimmt gut machen. Und ich denke, wenn du halt so ein Lionel Sanders bist, der einfach, glaube ich, auch wirklich seine Einheiten da so durchzieht, kann ich mir vorstellen, dass der da über 3 Kilometer schwimmt, weil im Endeffekt, wenn du jetzt auf offenem Meer schwimmst, außer dass du die Wellen hast, schwimmst du ja auch quasi permanent. Ja, aber du hast ja schon die Abwechslung. Ja, also erstens, entweder bist du in einer Wettkampfsituation, ne, dann ist das irgendwas anderes. Aber du hast ja jemand, der mit und neben dir schwimmt und so weiter, weißt du? Das ist ja schon ein bisschen was anderes als jetzt das. Aber ja, why not? Also ich hätte jetzt, glaube ich, kein Geld dafür ausgegeben. Dafür sind die Dinger, glaube ich, viel zu teuer. Ich weiß jetzt gar nicht, was die kosten, aber ich kann mir vorstellen, dass du da schon einige für berappen musst. Dann doch lieber Schwimmbad. Ich hatte ja recherchiert. Ich wollte ja gucken, was so ein Ding kostet. Aber das ging ja ab. Also ich glaube, Preise gab es nur auf Anfrage. Naja, da sagt schon einiges aus, oder? Ja, eigentlich schon. Dann hast du recht. Ja. Ja, so, jetzt habe ich ein paar meiner Themen, die mir auf dem Herzen lagen, mal rausgehauen. Jetzt machen wir mal einen Turnaround, das darfst du mal. Ich habe so an sich gar keine Themen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Was wolltest du noch mal besprechen? Heute hast du die Gelegenheit. Auf dem Herzen liegt mir eigentlich nichts, also mir geht es soweit gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich halt ansprechen wollte, wäre zum Beispiel, dass mir das Laufen überhaupt nicht fehlt. Ich war jetzt schon wirklich seit einer Ewigkeit nicht mehr laufen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal laufen war. Das war nach Schotten. Nach Schotten war ich schon zweimal laufen, aber das ist, glaube ich, also mindestens 3 Wochen her. Und es fehlt mir nicht. Also ich gehe schwimmen, ich gehe regelmäßig auf die Rolle und ich bin damit echt super happy. Mal schauen, wie lange das anhält. Werde ich noch so zum Nichtläufer. Entschuldigung. Ich glaube, so weit kommt es nicht, aber wirklich momentan, das mag ja auch am Wetter liegen. Ich habe ja auch hin und wieder mal wieder, jetzt sind wir bei Strava, auf Strava gelesen zum Beispiel, dass der ein oder andere geschrieben hat, dass er seine Laufeinheit verkürzt hat oder dass er sich sogar gegen das Laufen entschieden hat und was anderes stattdessen gemacht hat, weil das Wetter einfach so miserabel ist. Und mir geht's einfach auch so. Also ich finde das Wetter wirklich schlecht. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, ich bin wirklich, wenn ich im Schwimmbad bin und es draußen irgendwie schüttet oder so richtig irgendwie total neblig und grau ist, dann bin ich wirklich froh, dass ich da schön den Schwimmbad meine Bahn drehen kann. Ich hatte das sonst, also das sind, ich würde auch nicht sagen, das sind irgendwie jetzt auch Motivationsprobleme oder sowas. Wenn mir das Laufen... Nee, nicht wirklich, weil wenn mir... Wenn du aufs Wetter beziehst, ja, dann schon. Ja, so gesehen hast du recht. Aber weißt du, das Ding ist, es fehlt mir noch nicht mal. Es ist ja noch nicht mal so, dass ich sage, ah, ja, das Wetter ist nicht so dolle, aber ich hätte schon irgendwie Bock oder gar nicht. Ich meine, heute war ja sonnig den ganzen Tag, ne, irgendwie, und auch da nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, jetzt ist die Sonne, jetzt muss ich mal raus und mal laufen. Das Laufen spielt in meinem Training momentan keine Rolle. So, das ist eigentlich so auf den Punkt gebracht. Ich bin wirklich sehr glücklich da jetzt mit meinem Schwimmen, vor allem wie es sich jetzt entwickelt. Da sehe ich schon doch ganz gute Fortschritte so mit meinem Training und das Rollenprogramm mit Training Road auch, ist auch sehr abwechslungsreich und macht mir Spaß. Und ja, Krafttraining gehört immer dazu. Und ansonsten ja, lenke ich mich, also ich lenke mich nicht ab, aber ansonsten habe ich jetzt wirklich ja schon jetzt ein paar Athleten dazu gewonnen und doch ein bisschen was so auf der Coaching-Ebene zu tun. Und ja, dadurch ist bin ich da schon ganz gut beschäftigt, so dass ja. Es war gar nicht so geplant, weißt du, das ist jetzt, da wundere ich mich auch so ein bisschen über mich selbst, so. Ich hatte das irgendwie nach Schotten gar nicht so im Sinn, dass ich jetzt irgendwie ich wollte schon irgendwie so eine Woche auf zwei Pause machen, vor allem dem Knie erstmal Ruhe geben und so. Aber dann habe ich irgendwann beschlossen, nee, erstmal kein Laufen. Erstmal konzentriere ich mich auf die anderen Geschichten und ja, irgendwie zieht es mich gar nicht zum Laufen. Irgendwie ist das erstmal außen vor. Das ist komisch. Ich höre jetzt öfters, immer öfters, wieder mal den Bogen rüber zu den Jungs zu schlagen. Der Niklas hat ja schon vor einer Ewigkeit angekündigt, dass er jetzt auf die Bahn wechseln will und er die kürzeren Dinger machen will. Daniel hat die letzte Folge auch schon gesagt, dass er nicht mehr so viele Wettkämpfe machen will wie letztes Jahr, also dass er da auch ein bisschen kürzer treten will. Und der Uwe, keine Ahnung, ob der überhaupt nochmal läuft. Vielleicht fehlt, bei ihm habe ich letztens so gedacht, fehlt ihm vielleicht das sein Ziel, weil er hatte ja all die Jahre immer noch die 10 Starts beim Frankfurt Marathon, beziehungsweise die 10 Finisher. Starts, hat er immer vor Augen gehabt und jetzt, nachdem er es geschafft hat, 2 Jahre später, fehlt es ihm vielleicht ein bisschen an, weißt du, dieser Ausdauermotivation. Ich kann mir vorstellen, dass der Uwe ja so seine Motivation bald wiederbekommt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt bei ihm wiederkommt. Ja, warte nochmal, bis ich an seiner Zeit kratze. Die Erdnussbutter-Jungs, ich glaube, denen fehlt es an Motivation nicht. Und ich glaube, das, weißt du, das mit den Wettkämpfen ist vielleicht ein bisschen anderes war auch, ne? Aber also zumindest was Daniel angeht, muss ich sagen, also das ist wirklich sein Trainingsfleiß ist ja wirklich 1A, da kann man nichts sagen. Ja, bei mir ist es halt so, weißt du, ich mache das schon so lange mittlerweile und irgendwie macht es jetzt Spaß, mal zu diesen Wintermonaten mal das Training irgendwie anders aufzuziehen. Und das macht mir momentan Spaß, weißt du, wenn ich jetzt dann noch jetzt noch zusätzlich Laufen reinquetsche, dann fällt wieder was anderes. Aber so wie es läuft, so finde ich das gut. So dass da halt das Laufen überhaupt momentan keine Rolle spielt. Ich habe eh keine Laufwettkämpfe vor, irgendwie nächstes Jahr. Vielleicht auf seine Staffel. Da war irgendwas mit Staffeln, meine ich mich zu erinnern. aber ansonsten, bin zufrieden, so wie das läuft. Ich habe irgendwann habe ich gedacht, ja, die Lust am Laufen kommt jetzt wieder und so und dann gehst du mal wieder und aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich entwickelt sich das andere Training so richtig gut und ja. Ja gut, im Endeffekt, wie du gerade auch selber schon sagtest, du hast erstmal deinen Rolltrainer, den du jetzt neu hast und den ein bisschen ausreizt. Dann halt das Schwimmen, dazu das Wetter. Also ich habe auch nicht immer Bock, laufen zu gehen. Ich hatte jetzt obwohl ich halt muss. Und ich hatte ja jetzt hier am Sonntag habe ich meine letzte lange Laufeinheit. Ich wollte eigentlich so um die 32 Kilometer laufen, bin dann aber 30,5 gelaufen, weil es dann so angefangen hat zu regnen. Und da ich hier gerade in der Gegend war, habe ich dann einfach gesagt, jetzt geht's einfach nicht mehr. Läufst du halt am nächsten Tag nochmal einen Zehner, dann hast du ungefähr. Weißt du? Aber das Problem war, dass es am nächsten Tag nur noch geschüttet hat. Du konntest gar nicht rausgehen. Das hat so hier geregnet. So, weil ich gestern war wenigstens kein Regen, das Wetter war aber trotzdem nicht gut. Dann bin ich halt da nochmal laufen gegangen. Und Ja, gerade heute habe ich gesagt, jetzt machst du heute einen Tag Pause und morgen machst du mal so ein paar kleine Steigerungsläufe und dafür ist heute aber so super Wetter. Da habe ich mich schon ein bisschen, richtig sonnig, gell? Ja, schon ein ja, bisschen das ist geärgert. oft Da so. denkst du dir, jetzt gerade Tage, wo du wirklich hättest laufen können und davor ja, macht ja halt gerade das Wetter so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Ist halt auch ein Ja, bisschen. aber das soll ja die nächsten Tage auch noch so bleiben. Von daher kannst du ja noch die Tage. Ja. Und in Italien hast du dann wahrscheinlich eh schönes Wetter. Nee, leider nicht. Nicht? Laut Wetterbericht, wenn man denen vertrauen darf, ist, aber dann haben wir am Montag geguckt, über Regen bei 13 Grad am Sonntag Okay, gemeldet. na, das ist ja tatsächlich nicht so schön. Ja, hoffen wir einfach Das mal. stimmt. Hoffen wir einfach mal. Der Start ist schon recht früh, habe ich gesehen, um 8:30 Uhr und es soll erst mittags anfangen zu regnen. Ich hoffe mal, dass ich bis dahin schon durch bin. Dass ich dann nicht irgendwie ja, ins schlechte Wetter komme. Ja, apropos ja, Marathon, ich habe mir jetzt die Tage auch Gedanken gemacht. Und zwar, wenn das jetzt ein Marathon wäre, den ich wirklich auf Zeit laufen will, kann sogar sein, dass das Wetter dir dadurch einen Strich durch die Rechnung macht, beziehungsweise die Erkrankungsgefahr ist ja damit auch viel größer. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch ein, ja, vielleicht das Jahreshighlight zu setzen mit einem Wettkampf, wo du auf Zeit läufst, ist, glaube ich, sehr schwierig, beziehungsweise risikobehaftet. Was meinst du denn dazu? Ich meine, klar, wenn du laufen gehen musst, dann kannst du auch im Regen laufen, aber 30 Kilometer jetzt, naja, also da kommst du, glaube ich, mit Naja, einer dicken Erkältung rein. aber du wirst denn ja doch nicht jetzt irgendwie auf Zeit Nein, es ging mir laufen. halt darum, wenn ich den jetzt, weißt du, wenn ich jetzt sage, ey, das ist so geil, da laufe ich nächstes Jahr, versuche ich in meinem Bestzeit zu laufen. Aber dass es halt dann so spät im Jahr ist, es ist halt, denke ich, auch ein bisschen, ja, gerade wenn das Wetter dann hier irgendwann umschwingt und es Ja, kälter wird und es regnet halt, weißt du? da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Da muss man schon zusehen, dass man da jetzt irgendwie nach dem Training ja irgendwie schnellstens nach Hause kommt, aus den nassen Klamotten rauskommt, irgendwie, ja, da jetzt irgendwie nicht allzu lang damit wartet, was weiß ich, eine heiße Dusche nimmt und zusieht, dass die Verpflegung gut ist. Klar, das spielt natürlich zu dieser Jahreszeit sowieso eine größere Rolle, ne? Also jetzt gerade jetzt wieder ist wieder der grippale Infekt so ziemlich im Umlauf und wenn man da jetzt noch zusätzlich den Körper damit schwächt mit langen Läufen und intensivem Training, dann ist das natürlich die Gefahr doppelt so hoch, da jetzt irgendwie sich was einzufangen. Das ist klar, ne? Da muss man dann natürlich halt achten und Noch mehr ja. achten. Ja, man muss, also in erster Linie würde ich sagen, man muss halt zusehen, dass man da gut auf die Ernährung achtet, ne? Dass man da so auf dieser Schiene so einiges mehr dafür tut, wie man sonst es machen würde. Jetzt, wenn man jetzt was ich im Frühjahr oder Sommer irgendwie welche Wettkämpfe hat, das wäre halt wichtig. Ja, aber also ich sag mal so, es hängt davon ab, inwieweit, ne, wenn du jetzt sagst, das ist ein Wettkampf, der ist mir sehr wichtig und das ist ein Wettkampf, das ist eine Strecke, die ist bestmöglich und ja, das will ich durchziehen und so, dann sehe ich da jetzt auch irgendwie kein Problem. Ich meine, dich kann ja im Frühjahr oder im Sommer kann dich auch irgendwas erwischen, eine Verletzung oder eine Erkältung oder irgendetwas, weißt du, da ist man auch nicht davor gefeit. Ja, aber ich meinte ja eigentlich Du meinst auch, jetzt auch so von also, der Motivationsseite, ja, genau. Also, ja. ich sehe es ja, wie es jetzt gerade ist. Na gut, vielleicht ist es halt auch, weil es jetzt nicht einer ist, mit dem ich auf Zeit laufe, aber es ist halt wie jetzt am Montag, da wo ich eigentlich von den 30 Kilometern auf in 2 Tagen Marathon laufe, also Marathonstrecke, Distanz hinter mich gelegt haben wollte, hat halt dann nicht geklappt, weil es halt so geregnet hat. Und ich meine, wenn ich jetzt wirklich auf Marathon hin trainiere, den ich auf Bestzeit laufen will, dann musst du halt zu dem, in dem Wetter dann halt raus. Ja, Da klar. kannst du halt nicht sagen, nee, also das Wetter mag ich jetzt nicht. Aber Aber so ist halt wirklich. das könnte ja für einen Marathon, wenn du jetzt irgendwie im März oder April einen Marathon laufen willst, ist es auch nicht viel ähnlich, weil da musst du auch schon mal spätestens im Januar schon gut im Training sein, beziehungsweise da fängt schon so langsam deine Marathonvorbereitung an. Und ja, wenn es doof läuft mit dem Winter, dann kann er sich auch bis März ziehen. Und ja, das ist da dann halt nicht viel anders. Ja, und April ist ja auch nicht für sein sommerliches Wetter bekannt. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie gesagt, momentan ist halt jetzt, ich sag mal so, jetzt durch eine harte Vorbereitung zu gehen, kann sich ja auch, sag ich mal, stärken, um dann den Lauf im Frühjahr, wo es auch schönes Wetter sein kann, zu machen. Aber wenn du umgekehrt vom Sommer in den Herbst reinkommst und das Wetter wird einfach immer schlechter, hast aber schon jede Menge Kilometer zurückgelegt und eine Erkältung oder sowas wirft dich dann halt auch mal zurück. Das ist dann, glaube ich, auch ärgerlicher. Ja, also, ja. Was ich meine, dass, also jetzt im Herbst ist es gefährlicher, sein Ziel nicht zu erreichen als im Spätherbst, sagen wir es mal so, als im Frühling. Ja. Naja. So sieht's aus. So viel dazu. Ja, ich, hast du was? Okay. Nee. Also, sonst würde ich nämlich gerne einen Bogen zu einer anderen Sportart schlagen, die uns auch am Herzen liegt. Beim Football sind in letzter Zeit sehr viele Verletzungen, schwere Verletzungen, muss man dazu sagen, auch, ja, wo Leute sich das Knie verdreht haben um 180 Grad. Also waren schon krasse Dinger dabei. Und viele sehr wichtige Spieler fallen aus. Dennoch ist, glaube ich, diese NFL-Saison spannender denn je. Ja, das stimmt. Ist schon ziemlich ausgeglichen. Das ist ein weiter Bogen, gell? Also ich glaube, wir haben schon hier des Öfteren erzählt, dass wir hier Football-Fans sind, American-Football-Fans sind. Ich weiß, dass der eine oder andere von unseren Zuhörern, das kriegt man so irgendwie mit, über die sozialen Medien und so weiter, ist Football-Fan. Das habe ich schon des Öfteren gesehen. Du hast grundsätzlich recht. Also die Saison ist schon sehr, sehr, sag ich mal, sehr reich an vielen Überraschungen. Da geht schon ganz gut zur Sache und jeder Spieltag da ist ziemlich unvorhersehbar, was da so alles abgeht. Es gibt so vielleicht so ein, zwei Mannschaften, wo man denken würde, okay, die könnten es vielleicht mal in Super Bowl schaffen, aber es gibt jede Menge dahinter, wo man sagt, okay, die könnten es eigentlich auch schaffen. Also das geht schon gut rund, ja, das stimmt. Ja, es ist auch also diese und vielleicht noch die nächste Saison werden auf jeden Fall einige sehr, sehr bekannte, sagen wir mal, Quarterbacks oder auch Spieler so langsam zurücktreten, denke ich auch mal. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an Roethlisberger oder Flacco, die sind ja mittlerweile im Alter, wo sie dann auch mal weichen müssen. Sieht man auch vielleicht an den mittlerweiligen Schwankungen in gewissen Spielen. Man sieht es auch zum Beispiel jetzt wie den Packers, die Aaron Rodgers verloren haben für den Rest der Saison und jetzt glaube ich drei Niederlagen in Folge kassiert haben und das letzte Spiel sogar zu null. Also das gerade die Packers, also so denkst du dir auch. Aber es ist auch mal was dann halt so ein Schlüsselspieler, wenn der fehlt in dem Spiel. Das stimmt. Ist schon. Kann schon mal ganz, ganz gefährlich dann für das gesamte Team für die ganze Saison werden. Das ist so. Aber das ist ja irgendwo auch so typisch, ne, für Mannschaftssportart, ne? Also fällt irgendwie so der Superstar aus, ne? Jetzt Aaron Rodgers oder bei den Dallas Cowboys, der Elliott, dann geht's so ziemlich abwärts. Ich meine, bei der Mannschaft, der ist so ein bisschen die Daumendrücker, der bei den Arizona Cardinals fehlen gleich mehrere gute und da geht's ja ganz schnell abwärts dann. Ja, das ist so. Genau. Ja, das wollte ich jetzt auch mal gesagt haben, dass wir das mal. Ja, wurden auch nochmal so ein paar NFL-Facts hier an die. Vielleicht können wir so ein oder. Mein Ausdauersport mal reinbringen. Wir haben ja schon öfters Mails bekommen, dass Leute durch unseren Podcast die Lust an Triathlon bekommen haben. Da wolltest du nochmal Lust genau, an American Football bei Leuten wecken. Lust wechseln, da die Saison sehr spannend ist. Man kann mal vielleicht mal reinschauen. Ja, wobei die Saison ist ja gut fortgeschritten. Ja, aber jetzt wird es ja gerade richtig lustig. Vor allem, ich glaube, Dienstag ist auch wieder Thanksgiving, Donnerstag. Donnerstag, ist Thanksgiving, ja. Und da spielen ja auch, sind ja auch mal wieder Spiele, und ich glaube Pro7 Max überträgt das, überträgt glaube ich sogar alle drei, ich bin mir jetzt gerade nicht gar nicht sicher, aber es sind zwei Spiele am Donnerstag, ja. Eins am Freitag oder wie? Ja. Sind das drei Spiele immer? Das war, ich weiß, dass am Thanksgiving immer irgendwie zwei Spiele immer gezeigt werden. Sei denn, das hat sich jetzt verändert. Aber ich bin da jetzt auch nicht so bestens informiert. Muss ich ganz egal, sagen. Auf jeden Fall haben sie ja, zeigen sie das ja am Donnerstag, wenn man halt nichts vorhat. Ja, leider zu kein guten Zeit jetzt für uns Europäer. Das ist nämlich so ziemlich tief in der Nacht. Ja, das ist halt auch mal ein bisschen doof. Aber ich glaube, die Cowboys und die Lions, die Detroit Lions, die spielen, glaube ich, immer an Thanksgiving zu Hause, soweit ich mich erinnere. Und ich, ja, wobei dieses Jahr sind das Redskins und die Cowboys. Okay. Ja. Aber die Lions spielen doch auch, oder? Also die müssen, die spielen auch immer Thanksgiving. Das ist so die Tradition bei denen, dass die zwei Mannschaften immer spielen. Naja, auf jeden Fall werden, glaube ich, die Cowboys um 22.25 Uhr oder so auf Pro7 Max übertragen, habe ich hier die Tage mal beim Durchseppen gesehen. Also ja, das ist eigentlich so die Zeit, für diejenigen, die irgendwie um 5 Uhr morgens zur Arbeit aufstehen müssen, die eigentlich da schon so langsam Richtung Bett gehen, ja. Am Donnerstag und nicht jetzt irgendwie Football anmachen im Fernsehen. Aber wenn man Spitzschicht hat oder sowas, aber dann kann man das was machen. Ja, gut. Ja, aufs klar. Ja, das genau. Ja, ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja. Wir haben 51. Wir haben 4:45. Das heißt, ich muss dann mit den Jungs zum Fußball, denn die haben heute ein Fußballspiel. Ja. Um da jetzt den Bogen rüber zu schlagen. Ich möchte den Bogen nochmal über, also ich würde eine kleine Seitenbrücke nehmen und wollte dich eigentlich nochmal fragen, jetzt mal eigentlich ist das nach dem Gespräch. Ich frage dich jetzt mal hier, ist denn das Amazon-Paket schon gekommen? Nein, am Donnerstag. Am Donnerstag, okay. Ja. Ich möchte da jetzt nicht weiter drüber reden. Okay. Ich wollte nur sagen, der Adrian hat ein bisschen Probleme mit Amazon. Genau, ich möchte jetzt nur hier anmerken, ich werde nie wieder was bei Amazon bestellen. Naja, das geht eigentlich gar nicht. Glaubst du das? Nee, also ich würde es nicht machen. Also das ist vielleicht meine Frau, ja, aber ich mache es nicht mehr. Achso, dann musst du auch dein Konto abmelden. Ich bestelle, also erstens habe ich das, was ich bestellt habe, nicht für mich bestellt, sondern für meine Kids. Und zweitens, ich habe schon seit einer Ewigkeit nichts mehr bei Amazon bestellt. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten und ja, also ich muss da jetzt nicht über Amazon was bestellen. Bei meiner Frau ist das halt so ein bisschen anders. Die braucht da die ab und zu mal, sage ich mal, super Sachen, die sich gut bei Amazon bestellen lassen, gerade wenn man irgendwie Prime hat oder so. Und aber wie gesagt, letztens hatten wir da so ein bisschen Probleme und Amazon hat sich alles andere als irgendwie kulant gezeigt und deshalb. Aber hey, Schwamm drüber. Na gut. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß beim Fußball zuschauen und deinen Kindern viel Glück, dass sie heute ein gutes Spiel danke. Zu Null am besten. Das wäre mal wieder schön. Ja. Gut, alles klar. Abschließend okay. Noch zu sagen, tretet in unsere Clubs bei. Wir haben einen Club auf Facebook und eins auf demnächst auf Instagram und, und noch einen bei Strava. Genau. Und last but not least, ja, dir natürlich auch viel Spaß in Italien, jetzt hätte ich Spanien gesagt, in Italien und ja, viel Spaß bei dem Marathon. Ja, genieß es, weil deshalb machst du es ja, ne, um es zu genießen. Genau, ich habe mir jetzt die Tage mal die Strecke angeguckt und das wird auf jeden Fall cool. Da werden viele coole Sachen dabei sein. Ich nehme meine GoPro mit. Gameplay, ja, cool. Ein paar Videos machen. Alright. Okay, dann alles bis klar. Zum nächsten Mal. Bis mit dann. Einem Bericht aus Florenz. Ja, stimmt. Bis dann. Ja, ciao.